Lass dein Brot übers Wasser fahren, denn im Verlauf vieler Tage wirst du es wieder bekommen. Zerlege den Teil in 7, ja in 8, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden sein wird. Wenn sich die Wolken mit Regen füllen, so leeren sie ihn auf die Erde aus, und fällt ein Baum im Süden oder im Norden, da, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, und wie die Gebeine im Leibe der Schwangeren entstehen, also kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen streue deinen Samen und gegen Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, welches gelingen wird, ob dies oder jenes, oder ob beides zusammen gut geraten wird. Und süß ist das Licht, und wohltuend ist für die Augen, die Sonne zu sehen. Denn, wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er sich in ihnen allen freuen und der Tage der Finsternis gedenken, dass ihrer viele sein werden, alles, was kommt, ist eitel. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen Jünglingstagen und wandle, wohin es dein Herz zieht, und nach dem, was deine Augen schauen, aber wisse, dass dich Gott um dies alles ins Gericht bringen wird. Und entferne Unmut von deinem Herzen und halte deinem Leibe das Übel fern, denn die Jugend und die schwarzen Haare sind eitel.